die deutsche Arbeitsfront marschiert, frei und groß durch das Land. Vorbei, vorbei, der alte Streit, der Kamerad gibt dem Kamerad die Hand. Frohe Lieder klingen durch die Reihen, wir marschieren in die Welt hinein. Frei und groß geht hier zu deutschen Land. Die deutsche Arbeitsfront geht Hand in Hand. Frei und groß geht hier zu deutschen Land. Ein neuer Morgen bricht herein und die Sonne lacht so hell. Ein Schritt geht durch das Land, der Hammer dröhnt und die Räder laufen schnell. Frohe Lieder klingen durch die Reihen. Wir marschieren in die Zeit hinein, frei und groß sind wir zu Deutschland. Die deutsche Arbeit kommt mit Hand in Hand. Frei und groß sind wir zu Deutschland. Die deutsche Arbeit kommt mit Hand in Hand. Der Mann, der stirbt, der Mann, der baut. Alle Not. Die Wälder wachen auf, der Bauer liebt die deutsche Volksnation. Frohe Lieder klingen durch die Reihen, wir marschieren in die Zeit hinein. Frei und groß sind wir zu deutschem Land, die deutsche Arbeit kommt geht Hand in Hand. Frei und die Fahnen leuchten uns voran, Adolf Hitler wird getan. Sie heil dem Hakenkreuz, den Teufel weit, denn so gut sind wir es gelang. Frohe Lieder klingen durch die Reihen, wir marschieren in die Zeit hinein. Frei und groß sind wir zu deutschem Land. Die deutsche Arbeit kommt mit Hand in Hand. Frei und groß sind wir zu deutschem Land. Die deutsche Arbeit kommt mit Hand in Hand.